der realen Abstraktion gemäß, die vom Kapital vollzogen wird, setzt sich überall die gleiche Tendenz durch. Aber sie tut es überall unter je verschiedenen Voraussetzungen. Die Voraussetzung in den Nachfolgestaaten des Dritten Reichs ist die nationalsozialistische Volksgemeinschaft. Weder das flexibilisierte Autoritätsverhältnis und die demokratisierte Sterbehilfe, noch die neueren Formen der Bandenbildung und der Reklamedemokratie sind allerdings auf die Nachfolgestaaten des Dritten Reichs beschränkt. Sie finden sich überall. Und dass Haider aus demselben Land wie Hitler kommt, könnte man eben auch als bloßen Zufall betrachten. Sind also die Voraussetzungen des Dritten Reichs in dessen Nachfolgestaaten nicht doch getilgt? Oder vermag die nationalsozialistische Volksgemeinschaft der Vergangenheit für das Deutschland und Österreich der Gegenwart und Zukunft und für ein von Deutschland dominiertes Schengenland zum besonderen ideologischen Standortvorteil zu werden? Die Existenz national befreiter Zonen und die hohe Zahl rassistischer Übergriffe, einzigartige Phänomene wie die überaus erfolgreiche direkte Demokratie eines Jörg Haider und die Briefbomben eines Franz Fuchs legen nahe, dass sie sich zumindest bei dem, was hier als Outsourcing des Staats verstanden wird, bewährt. Umgekehrt belegen aber die international zunehmenden rassistischen Attentate, die sich mehr oder weniger explizit auf den Nationalsozialismus berufen, dass solche Standortvorteile nicht an ihren Ursprungsort gebunden bleiben müssen. Der Referenzpunkt vermag durchaus über nationale Grenzen hinweg verallgemeinert zu werden. Es ist jedenfalls unsinnig, von einem Volkscharakter der Deutschen und Österreicher auszugehen, wie negativ auch immer er eingeschätzt werden mag. Aber es genügt auch nicht, ganz allgemein von Kontinuitäten zu sprechen. Kommt es doch darauf an, zu erfassen, wodurch sich das, was als Kontinuum bezeichnet wird, reproduziert. Die spezifische Spannbreite, die ein solcher kritischer Begriff der Nation im Unterschied etwa zu dem des Kapitals erfordert, hängt wohl mit dem konkreten, geschichtlichen wie individualgeschichtlichen Ausgangspunkt der Nationsbildung zusammen. Schließlich geht es dabei um die Verallgemeinerung des Familienzusammenhangs. Allerdings unter den Bedingungen jenes real abstrakten, das die Individuen zu Staatsbürgern und Warenvehikeln macht. Also entlang der Koordinaten von Staat und Kapital. Während das Kapitalverhältnis etwa den Status des Überflüssigseins hervorbringt und dem Individuum einprägt, wird das Gefühl, nicht überflüssig zu sein, wie es die Familie dem Einzelnen zuerst vermittelt, zur nationalen Angelegenheit. Denn mit dem Selbstbewusstsein als Nation kann das gesellschaftliche Unbewusste des Werts reguliert werden. In ihm vereinen sich Familie, Staat und Kapital zur Dreifaltigkeit der Identität. Grenzt sich das Subjekt rassistisch nach unten gegenüber den weniger produktiven und antisemitisch nach oben gegenüber den aus dem Unbewussten geschöpften Personifikationen des Tauschwerts ab. Der ideologische Kern der Familie, die Blutsverwandtschaft, bewährt sich darum auch als Kern der Nation. Nur am Rande und in geringer Zahl gibt es ja bekanntlich die Adoption bzw. Einbürgerung. Die Nation ist sozusagen das Gebiet des Staats, das zwischen den Generationen liegt. Es verbindet sie. Dieses ideologische Territorium, das hierzulande die Generationen mit dem Nationalsozialismus verbindet, kann nicht als Konstruktion, als Text, der sich spielerisch dekonstruieren ließe, begriffen werden. Es handelt sich vielmehr um einen von Staat und Kapital hergestellten Zwangszusammenhang, dem jedes Individuum unterworfen ist, als Subjekt. Als kategorischer Imperativ kann zwar gelten, dass jedes die Freiheit hat, dagegen Widerstand zu leisten, aber überwinden lässt sich der Mythos der Nation so lange nicht, als Staat und Kapital existieren. Das heißt, er lässt sich nur in bewusster Negation von Staat und Kapital überwinden. Er ist eben notwendig falsches Bewusstsein, wenngleich seine Notwendigkeit anderer Art ist als die des wahren Fetisches, der weniger ein notwendig falsches Bewusstsein darstellt, als ein notwendig unbewusstes der Gesellschaft. Als eine auf den Staat und zwar immer auf einen bestimmten bezogene Ideologie setzt der Mythos der Nation eine Bewusstheit voraus, die dem Fetisch von Ware, Geld und Kapital wesentlich abgeht. Adornos Hinweis, ein Deutscher sei ein Mensch, der keine Lüge aussprechen könne, ohne sie tatsächlich zu glauben, trifft den Nerv dieser merkwürdigen, zwischen politischer Taktik und religiösem Glauben changierenden Bewusstheit nationaler Identität ziemlich genau. Sie ist die self-fulfilling prophecy des Staatsbürgers. Zum einen hat die Nation also Teil an der gespenstischen Gegenständlichkeit der Tauschabstraktion. Sie existiert und existiert auch nicht. Sie ist reales Faktum, indem sie das Handeln der Menschen bestimmt und ist zugleich ein bloß vorgestelltes, nur Schein. Zum anderen ist die Nation das Selbstbewusstsein der Individuen als Bürger eines bestimmten Staats, als Subjekt eines spezifischen, abgegrenzten Markts, eines Standorts. Und ihr Begriff erlaubt, diesen Zusammenhang zu reflektieren, im Gegensatz zu dem der Rasse, worin, wie beim Preis in der politischen Ökonomie, das Gewordensein vollkommen ausgelöscht ist. Die Rassen sind in der Tat die Preisschilder im Produktions- und Zirkulationsprozess nationaler Ideologie. Sie wissen das nicht, aber sie tun es, sagt Marx von den wahren Subjekten, die sich am Markt betätigen. Von den Subjekten, soweit sie politisch handeln, gilt hingegen, dass sie jenes nicht gewusste und dennoch vollzogene nicht nur rationalisieren, das heißt mit Motiven ausstatten, die der Form des Staates gemäß sind, zum Beispiel Menschenrechte, Rassenkunde etc., sondern sich eben darum auch in dem, was sie tun, unterscheiden können. Und hier liegt tatsächlich so etwas wie ein ethisches Moment, kommt es doch im Einzelnen immer wieder darauf an, welche Beweggründe bevorzugt werden. Ob es etwa die Gleichheit aller Menschen ist, oder die Ungleichheit der vermeintlichen Rassen. So erweist sich die Nation im Grunde als etwas Intimes, als bewahrte sie den Charakter ihres familiären Ursprungs. Sie lässt den Staat als ein persönliches Verhältnis erscheinen und verwandelt die realen persönlichen Beziehungen in eine Frage der Politik. Sie existiert tatsächlich in der Beziehung zu Papa und Mama und spiegelt zugleich den Staat als ein solches Verhältnis vor. denn im Gegensatz zum anonymen Warenfetisch, dem von den Individuen als einfachen Warensubjekten oder gewöhnlichen Kriminellen unbewusst und unpersönlich Rechnung getragen wird, hat es das notwendig falsche Bewusstsein der Nation, stets mit einer bestimmten Familie, einem bestimmten Staat und damit einer besonderen Geschichte der Akkumulation zu tun. Es macht nun die Eigenart der Gesellschaft in den Nachfolgestaaten des Dritten Reiches aus, dass sie sich, wie Joachim Bruhn sagt, auf dem Boden der Resultate bewegt, die der Nationalsozialismus geschaffen hat. So gehört zu den Resultaten eine besonders innige Beziehung zum Staat, gestiftet durch das kollektiv beschwiegene Fundament von Massenmord und Vernichtungskrieg, die eben nach 1945 nirgendwo revolutionär geahndet wurden. Auch im Osten Deutschlands nicht und schon gar nicht in Österreich. In diesem Verbrechen hat sich die Bevölkerung mit dem Staat zum Volksstaat vereinigt, worin das Singuläre des Nationalsozialismus liegt, dass jede Totalitarismustheorie Lügen straft. Und diese Vereinigung lebte öffentlich und privat gerade in der Verdrängung des Verbrechens fort und konstituierte das Bewusstsein der Staatsbürger. Der größten Vernichtung, die jemals vonstatten ging, der größte Reichtum entspringt, der jemals zu haben war, dies war doch das eigentliche Wunder der Nachkriegszeit, das man mit dem Begriff Wirtschaftswunder schon wieder zu rationalisieren suchte. Dass Massenmord und Vernichtungskrieg offenkundig notwendig waren, um den Nachkriegsboom zu bekommen, die Krise zu überwinden, dies war die Erfahrung, die ins Unbewusstsein verschoben wurde und die sich plötzlich einen Weg bahnte in Sätzen wie »Wenn das der Führer hätte erleben dürfen«. Durchbruch des Verbotenen aus der Mitte der Abwehr, Wiederkehr des Verdrängten aus dem Verdrängenden. Und dieser Durchbruch, diese Wiederkehr, wird in den sogenannten Rechtsextremen der Gegenwart endemisch und zur unmittelbaren Gewalt. Der Wahn, die Krise durch Vernichtung zu bewältigen, ein Wahn, der von der kapitalisierten Gesellschaft eben stets bestätigt worden ist, der so recht der Krisendynamik des Kapitals entspricht, macht vermutlich wirklich den Kern dessen aus, was deutsch ist. Wenn nun der Reichtum auf den Finanzmärkten verschütt zu gehen droht und zugleich die Arbeit ausgeht, die den einzelnen Staatsbürger an diesem Reichtum partizipieren ließ, dann wird der Zusammenhang von Vernichtung und Reichtumsproduktion erneut akut. Aber die Vernichtung selbst wird, wie die Dinge stehen, weniger staatlich autoritär exekutiert als demokratisch ausgelagert. Die offene Gewalt der Neonazi-Banden und die versteckte der Haider-Anhänger eint, dass sie sich nur, sozusagen nach rationalen gewerkschaftlichen Überlegungen, den Arbeitsmarkt schützen und einfach den kapitalen Reichtum des Standorts Deutschland bzw. Österreich reklamieren und mit niemandem teilen wollen. In diesem Sinn also die allgemeinen Konkurrenzbeziehungen in gesteigerter, brutalisierter und ästhetisierter Form zum Ausdruck bringen. Ganze Teams von Sozialpsychologen und Soziologen sind damit beschäftigt, sie darauf zu reduzieren. Die vielfachen und punktuellen Vernichtungsaktionen der nationalen Banden wie der Verbalradikalismus und die Gewaltfantasien von Haiders Spießgesellen gehen darüber hinaus, als sollte aufs Neue das Wunder beschworen werden, so wie sie es unbewusst aus der Geschichte gelernt, der Verdrängung ihrer Eltern und Großeltern abgelauscht haben. Wiederauferstehung des Wirtschaftswunders als eine Art heilsgeschichtliche Erwartung. Es sind Vernichtungsrituale, die hier in merkwürdiger Spontaneität zelebriert, Beschwörungsformeln, die in privatem Kreis wiederholt werden. Darin liegt die unheimliche, schwer fassbare und am schwersten einzuschätzende Energie des Rassismus deutscher Provenienz. Zum einfachen, wenn auch seinerseits bereits wahnhaften Aus- und Abgrenzungsmechanismus treten die Züge einer Erlösungsreligion, das heißt einer gesellschaftlichen Zwangsneurose. Und besonders ausgeprägt ist der heilsgeschichtliche Wahn offenkundig dort, wo die wenigsten Ausländer leben und kaum etwas an die Existenz des Judentums gemahnt, wo man jedoch von der fixen Idee besessen ist, durch den Staatssozialismus von jenem durch Vernichtung und Massenmord errungenen Reichtum ausgeschlossen worden zu sein. Wie groß diese Energie noch werden wird, hängt von der Intensität der Krise ab. Dass sich ihr Wirkungsfeld ausdehnen kann, nationales Bewusstsein, also ähnlich wie in den letzten Jahren der Nazi-Herrschaft, sich nicht mehr nur auf die Nation im engeren Sinn, sondern auf Europa bezieht, ist mit der Konzeption von EU und Schengenland bereits angelegt. Ebenso zeichnet sich ab, dass der Rassismus anderer Nationen den spezifisch deutschen Vernichtungswahn auch zu adaptieren vermag. Die Vernichtung wird in jedem Fall eine stärker nach innen gewandte sein. Sie wird weiterhin atomisiert und spontan in Erscheinung treten. Vermenschlichung des Staats, sagen Haiders Spießgesellen. Man könnte auch sagen, ein Nationalsozialismus mit menschlichem Antlitz. Die Glatzen suggerieren eingewachsene, menschennaturgewordene Wehrmachtshelme. Ihre äußere Form wird vermutlich nicht die Partei und das Heer, sondern die Bande sein. Aber wie sich Partei und Heer der Nazis von den westlich-demokratischen Organisationen und Militärapparaten unterschied, so werden sich diese nationalen Banden von den übrigen unterscheiden. In einem Brief eines Luftwaffenhelfers von 1944 heißt es über die Behandlung der Juden: Um sie zur Höchstleistung anzutreiben, müssen natürlich nun Judenbewacher mit Karabiner hinterherlaufen, ihnen bei langsamer Arbeit Stockschläge übersünden und sie bei Entfernung über 3 Meter erschießen. Man muss erst richtig dreckig sein, um zu Gott zu kommen. Im Konfirmationsanzug geht das nicht so. Beim Prozess über die erste rassistische Mordtat nach der deutschen Wiedervereinigung protokollierte Sigurd Neckel die Aussagen: Als der Neger dann am Boden lag, da ist ihm einer auf den Kopf gesprungen, also 3-4 Schritte Anlauf und dann volle Pulle, schildert es einer der Angeklagten später dem westdeutschen Richter. Der hat das in seiner Urteilsbegründung eine Jugendverfehlung und einen gruppendynamischen Prozess mit Ritualcharakter genannt. then I just lose on the ease. You and I are supposed to be powered in the world. You know, a lot of fruits and vegetables and all that stuff. Was macht eine Gesellschaft, wenn sie an die Grenzen ihrer Entwicklung stößt? Unsere These lautet, sie verfällt nicht in Wohlgefallen, sondern wird noch einmal all ihre destruktiven Kräfte entfalten. Jeder Niedergang setzt zerstörerische Energie frei, die alles andere als automatisch in Emanzipation umschlägt. Marode meint nichts anderes, als dass etwas noch existenzfähig ist, aber nicht mehr entwicklungsfähig. Als Ganzes nicht mehr weiter weiß und kann, ohne dass es schon hinüber ist. Wo vieles marode ist, treten in den verschiedensten Bereichen Marodeure auf den Plan. Sie sind interessiert, die noch bestehenden Vermögen, Werte, Stimmen, Leistungen etc. mit geringfügiger Anstrengung in Besitz zu nehmen. Ein hohes Maß an Rücksichtslosigkeit bei der Verwirklichung ihrer Ziele ist dabei zu beobachten. Zeichen des Marodierens ist, dass es die gesellschaftlichen Destruktivkräfte gar nicht erst destruieren will, sich ihnen nicht nur anzupassen versteht, sondern diese unregelrecht betreibt. Es nimmt hin, richtet sich ein und nützt aus. Sein Ideal ließe sich typisieren als ein absolut konstruktives Verhalten zur Destruktivität. Eine Verbindung von Marodeuren zum Zweck des Marodierens nennt man Bande, englisch Gang oder Racket. Die Bande ist die praktische Inversion der Emanzipation. Bande kann somit stehen für postpolitische Gruppierungen, für Jugendbanden, für organisierte Kriminalität, aber auch für eine investigierende Journalie. Ihre Äußerungsformen sind vielfältig. Was sie charakterisiert, ist das unmittelbare Hervortreten des informellen Klickenwesens, das sie im Gegensatz zum Staat nicht mehr verstecken, sondern ungeniert ausleben will. Banden gemeinsam ist, dass sich im unmittelbaren Zugriff ihr Zweck erschöpft, auch wenn er sich stets wiederholen muss. In ihren Mitteln sind sie nicht wählerisch, ihr Ziel unterscheidet sich nicht von der Etappe. Sie kennt Konsequenz, aber nicht Perspektive. Sie will nicht Macht, sie macht Beute. Die Marodeure sind die letzten Profiteure der Beschleunigung kapitalistischen Treibens, das aber nicht mehr konventionell funktionieren kann. Selbstgetriebene sind sie das blankeste Modell der Entrechtlichung und Entreglementierung. Wenn der schlankeste Staat die Verbrecherbande ist, wie Gerhard Scheidt meint, dann ist der diesbezügliche Kriminelle das vollständig atomisierte und flexibilisierte Individuum, das freilich seiner Ohnmacht eben nach der Bande schreit. Um seiner Vergessenheit vom Staat, sei es der Nationalstaat, der Rechtsstaat, der Sozialstaat, zu entgehen. Die Bande, obwohl Ausdruck des nationalen Zerfalls, ist aber nicht per se nationalistisch, auch wenn die Beweggründe, ihr teilhaftig zu werden, ähnlich gelagert sind. Bei der Bande, wie beim Staat, geht es darum, einer exklusiven Form der Verbindung anzugehören. Eine volksgemeinschaftliche Aufladung der Bande ist möglich, aber nicht zwingend. Wie stark sie sich nationalistisch oder rassistisch betätigt, ist nicht aus der Form ableitbar, sondern ergibt sich aus ihren spezifischen Bezügen zur Totalität. In bestimmten Situationen kann es so durchaus zu Bündnissen zwischen Bande und Staat kommen, können Banden in das Gemeinwesen als wesentlicher Bestandteil eingegliedert werden. Prototypen dafür wären Figuren wie Arkan und seine Tigergruppen in Serbien oder Kapitän Dragan in Kroatien. Diese Banden gerieren sich dann als Speerspitzen nationaler Selbstbestimmung, konsequent bis zum Gräuel. Vor allem der gemeinkriminelle Hintergrund befähigt ihre Führer zu nationalen Heroen. Die handfesten Zusammenhänge von bürgerlicher Vergesellschaftung und Kriminalität beschrieb Karl Marx einstmals so: Ein Philosoph produziert Ideen, ein Poet Gedichte, ein Pastor Predigten, ein Professor Kompendien. Ein Verbrecher produziert Verbrechen. Betrachtet man näher den Zusammenhang dieses letzten Produktionszweigs mit dem Ganzen der Gesellschaft, so wird man von vielen Vorurteilen zurückkommen. Der Verbrecher produziert nicht nur Verbrechen, sondern auch das Kriminalrecht und damit auch den Professor, der Vorlesungen über Kriminalrecht hält, und zudem das unvermeidliche Kompendium, worin dieser selbe Professor seine Vorträge als Ware auf den allgemeinen Markt wirft. Damit tritt Vermehrung des Nationalreichtums ein. Der Verbrecher produziert ferner die ganze Polizei und Kriminaljustiz, Schergen, Henker, Geschworene und so weiter. Und alle diese verschiedenen Gewerbszweige, die ebenso viele Kategorien der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit bilden, entwickeln verschiedene Fähigkeiten des menschlichen Geistes, schaffen neue Bedürfnisse und neue Weisen ihrer Befriedigung. Die Tortur allein hat zu den sinnreichsten mechanischen Erfindungen Anlass gegeben und in der Produktion ihrer Werkzeuge eine Masse ehrsamer Handwerksleute beschäftigt. Der Verbrecher produziert einen Eindruck, teils moralisch, teils tragisch, je nachdem, und leistet so der Bewegung der moralischen und ästhetischen Gefühle des Publikums einen Dienst. Er produziert nicht nur Kompendien über das Kriminalrecht, nicht nur Strafgesetzbücher, sondern auch Kunst, schöne Literatur, Romane und sogar Tragödien, wie nicht nur Müllners Schuld und Schillers Räuber, sondern selbst Ödipus und Richard der Dritte beweisen. Der Verbrecher unterbricht die Monotonie und Alltagssicherheit des bürgerlichen Lebens. Er bewahrt es damit vor Stagnation und ruft jene unruhige Spannung und Beweglichkeit hervor, ohne die selbst der Stachel der Konkurrenz abstumpfen würde. Er gibt so den produktiven Kräften einen Sporn. Während das Verbrechen einen Teil der überzähligen Bevölkerung dem Arbeitsmarkt entzieht und damit die Konkurrenz unter den Arbeitern vermindert, zu einem gewissen Punkt den Fall des Arbeitslohns unter das Minimum verhindert, absorbiert der Kampf gegen das Verbrechen einen anderen Teil der Bevölkerung. Der Verbrecher tritt so als eine jener natürlichen Ausgleichungen ein, die ein richtiges Niveau herstellen und eine ganze Perspektive nützlicher Beschäftigungszweige auftun. Bis ins Detail können die Einwirkungen des Verbrechers auf die Produktivkraft nachgewiesen werden. Wären Schlösser je zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gediehen, wenn es keine Diebe gäbe? Wäre die Fabrikation von Banknoten zu ihrer gegenwärtigen Vollendung gediehen, gäbe es keine Falschmünzer? Hätte das Mikroskop seinen Weg in die gewöhnliche kommerzielle Sphäre gefunden ohne Betrug im Handel? Verdankt die praktische Chemie nicht ebenso viel der Warenfälschung und dem Bestreben, sie aufzudecken, als dem ehrlichen Produktionseifer? Das Verbrechen durch die stets neuen Mittel des Angriffs auf das Eigentum ruft stets neue Verteidigungsmittel ins Leben und wirkt damit ganz so produktiv wie Streiks auf Erfindung von Maschinen. Und verlässt man die Sphäre des Privatverbrechens? Ohne nationale Verbrechen wäre je der Weltmarkt entstanden? Ja, auch nur Nationen? Kein Zweifel, für Marx war das Verbrechen eine zivilisatorische Beigabe, ein Treibmittel der Modernisierung, nicht ihr Hindernis. Heute fragt sich jedoch, ob das Verbrechen nicht eine neue Dimension beschreitet, es nicht mehr bloß Funktion, sondern Überfunktion geworden ist, nicht Zusatz, sondern immer mehr Substitut gesellschaftlicher Handlungsabläufe. Unsere These ist nun, dass die Kriminalitäten neue Qualitäten annehmen. Bisher glich Kriminalität stets Strukturdefizite aus, ohne selbst strukturell bestimmend zu werden. Sie ist die von der Norm abweichende Abnorm, die ihr doch immer zugehörig ist. Sie verblieb meist am Rande des gesellschaftlichen Daseins, auch wenn sie mehr berührte, als man immer glauben will. Der Aspekt, den Marx noch als einen Stachel der Gesellschaft benennen konnte, der weitet sich nun aber aus, wird bestimmender, ergreift neue Bereiche. Das Verbrechen entwächst also seinem gesellschaftlichen Rahmen. Die Frage ist nur, wohin entweicht es, wenn es eigentlich nicht entweichen kann? Fundiertere Analysen dieser Entwicklung liegen bisher noch nicht vor. Eine gesellschaftskritische Theorie des Zerfalls bürgerlicher Gesellschaft gibt es nur in ersten Ansätzen. Die meisten Publikationen, die das rein empirische überschreiten, beklagen entweder bloß die Gefahren für die Demokratie, die sie wiederum uneingeschränkt beschwören, oder sie applaudieren umgekehrt die Notwendigkeit der Mafia für den Aufstieg der Wirtschaft. Edward Luttwak, der am Zentrum für strategische und internationale Studien in New York arbeitet, schreibt in einem Artikel, der bezeichnenderweise den Titel trägt: Hat die russische Mafia den Nobelpreis für Ökonomie verdient? In bewundernswerter Naivität: Die politische Bedrohung ist durchaus real. Doch rein wirtschaftlich gesehen ist die Binsenweisheit ein großer Irrtum. Zunächst einmal übersieht sie die natürliche Evolution des kapitalistischen Tieres. Die fetten Kühe, die entwickelte Wirtschaftssysteme bevölkern, stabile, hochkapitalisierte Unternehmen, die gesicherte Arbeitsplätze bieten, in vollem Umfang ihre Steuern zahlen, in neue Anlagen investieren, neue Technologien entwickeln und für Wohlfahrtsverbände und Kultur spenden. Diese fetten Kühe waren solche nicht von Geburt an. Sie waren magere, hungrige Wölfe, als sie ursprünglich ihr Kapital akkumulierten, und zwar durch die Eroberung von profitablen Marktchancen, nicht selten durch Ausschaltung der Konkurrenten mit Mitteln, die die heutigen Kommissionen zur Monopolkontrolle nicht mehr tolerieren würden. Und durch Kostensenkung auf jede nur erdenkliche Weise, einschließlich sämtlicher Tricks der Steuerhinterziehung, mit denen man irgendwie durchkam. Wären die jeweiligen Polizeikräfte effektiv genug gewesen, um die Hyänen zusammenzutreiben und einzusperren, so wäre die wirtschaftliche Erholung von Westdeutschland, Italien und Japan erheblich langsamer vonstatten gegangen und viele der erfolgreichen Unternehmer der 50er und 60er Jahre wären nie in der Lage gewesen, sich überhaupt zu etablieren. All das trifft auch für die russische Wirtschaft zu. Ludwig denkt das Verbrechen also rein modernisierungstheoretisch, eben als nachholende Entwicklung, somit nicht als einen Aspekt des Zerfalls, sondern einen des Aufstiegs. Ähnlich äußert sich auch Viktor Timtschenko, der ein einschlägiges Buch über die russische Mafia und ihre Machenschaften verfasst hat. Was objektiv gut ist, kann subjektiv für den Einzelnen schrecklich sein. Objektiv ist es für Russlands Zukunft sicher gut, dass sich das Eigentum schnell und in großen Mengen in wenigen Händen konzentriert hat. Was aber auch heißt, die Privatisierung, zumal eine hastige, ist geradezu eine Goldgrube für das organisierte Verbrechen und bedeutet eine weitere Kriminalisierung des ohnehin in erheblichem Maße kriminellen russischen privaten Geschäftsbereichs. Der Staat sei keine Wärmestube, argumentieren die, die die soziale Kälte zum Programm erhoben haben. Wer sich nicht warm anziehen kann, soll erfrieren. Wenn in den Köpfen jeder ist seines Glückes Schmied als intransigente Leitlinie durchgesetzt ist, welche Pläne muss jener schmieden, dem das Glück des Marktes nicht hold ist? Die bürgerliche Psyche kann, von allerlei sozialstaatlichen und sozialistischen Illusionen gesäubert, nur in der Willkür ihr Gesetz erkennen. Was auch meint, jeder ist seine beste Waffe, jeder ist sein eigener Richter, jeder kann Herr sein. Positiv denken. Bürgerliche Freiheit ist in ihrem Endstadium nichts anderes als das Faustrecht des Stärkeren. Sie ist die durchgesetzte Despotie des Marktes. Die Bereitschaft zu asozialem Handeln nimmt zu mit dem sozialen Verfall, der übrigens nicht als soziale Positionierung von Klassen gesehen werden darf. Es geht nicht um die Klassenzuordnung, sondern um die Deklassierung. Was meint, dass die Menschen aus ihren Strukturen herausfallen, zum Beispiel die Arbeit verlieren, aber Arbeitsmonaden bleiben, kein Geld haben, aber Geldsubjekte sein müssen. Schon der Gedanke daran versetzt sie in Angst und Schrecken, die sie nun wiederum weiterreichen wollen. Die Deklassierung betrifft nicht nur das sogenannte Proletariat, sie ist allumfassend, auch wenn bestimmte Gruppen, zum Beispiel staatliche Bürokratien im Westen, sich bisher noch besser abschotten konnten als andere. Was nun in Zeiten galoppierender Globalisierung blüht, das ist der marktwirtschaftliche Kannibalismus. Jeder gegen jeden. Vor allem der soziale Showdown erweist sich, vorerst im Osten, bald vielleicht auch im Westen, als Verstärker krimineller Energie. Die allgemeine Gewaltbereitschaft nimmt zu, wo die politischen, sozialen und rechtsstaatlichen Mechanismen versagen. Diese Gewaltbereitschaft ist nicht umstürzlerisch, sie trägt usurpatorischen Charakter. Geld und Wert will sie nicht mehr bloß über Geschäft und Vertrag realisieren, sondern auch, ja oft, primär durch die Beute. Der Übergriff bedarf keiner besonderen Legitimation. Er ist ein einfaches Zulangen. Über den Zerfall der Staatsmacht im ehemaligen Ostblock schreibt Ernst Lohoff in seiner eben wieder äußerst aktuell gewordenen Studie über Jugoslawien: Wenn die Staatsbediensteten mit keinem nennenswerten Einkommen aus Steuermitteln mehr rechnen können, sind sie darauf angewiesen, ihr Auskommen aus anderen Quellen zu sichern. Sie stehen vor der Wahl, ihre bisherige Funktion als Nebenbeschäftigung weiter brav zu erfüllen, aus dem ganzen gänzlich unbezahlten Dienst auszuscheiden oder die ihnen zugefallene Position zur irregulären Bereicherung auszunutzen. Aus dem idealiter symbiotischen Verhältnis zur Gesellschaft entlassen, nach wie vor aber mit hoheitlichen Rechten und den damit verbundenen Durchsetzungsmöglichkeiten ausgestattet, liegt es für Teile der staatlichen Apparate nahe, zur Plünderung der Gesellschaft überzugehen. Dieser Raubzug nimmt zum einen die vertraute Form von individueller oder weitmaschig organisierter Korruption und Bestechlichkeit an. In den Ländern der Dritten Welt, wo die Installation von Staatlichkeit zumeist nie mehr als ansatzweise gelang, spielten derartige Phänomene immer eine große Rolle. Mit der strukturellen Krise von Verwertung und Staatlichkeit verallgemeinert sie sich weltweit. Eine Zuspitzung marktwirtschaftlicher Täuschung ist die Fälschung. Zu Recht spricht man heute von einer regelrechten Konjunktur derselben. Wir unterscheiden hier zwischen Warenfälschung, Geldfälschung und Optionenfälschung, zum Beispiel das Pyramidenspiel. Erstere und vor allem letztere wollen wir kurz vorstellen. Ziel der Warenfälschung ist nichts anderes als die doppelte Simulation. Simuliert die Marke ein besseres Produkt, so simuliert die Fälschung den Markennamen. Ziel ist der schnelle Gewinn, es geht darum abzucashen. Die Fälschung ist nur die logische Konsequenz von Tausch und Werbung. Sie tut auf einer verbotenen Ebene etwas, was diese legal aufführen. Wobei die Gebrauchswertseite des stofflichen Produkts gar nicht schlechter sein muss als seine Vorlage, wenngleich die Fälschung der Marke zumeist auch mit der Fälschung des Gebrauchswerts einhergehen kann. Das Imitat macht seinen Werbenachteil dadurch wett, dass es kaltschnäuzig einen falschen Titel behauptet. Zum Beispiel der vermeintlich russische Wodka, wie er in diversen tschechischen Grenzgeschäften, den Touris als Original, zu Originalpreisen verkauft wird. Besonders perfide ist das Pyramidenspiel, das Spekulationsgeschäft für den kleinen Mann. Die Geschichte russischer Pyramiden beschreibt Timchenko so. Die ersten wenigen Anleger bekamen in Russland ihre Zinsen von dem Geld aus bezahlt, das die zweite Welle der Anleger einbrachte. Die ersten Anleger erzählten nun ihren Arbeitskollegen von dem Wunder, die wiederum kamen nach Hause und überraschten ihre Familien. Im Kapitalismus liegt das Geld auf der Straße, man muss nur mutig und risikobereit sein, morgen gehe ich auch hin. Morgens standen vor den Wechselstuben Schlangen von Menschen, die gutes russisches Geld gegen Schuldverschreibungen eintauschten. Ein weiterer Monat verging. Auch die zweite Welle der Anleger bekam ihr Geld. Die großzügigen Trusts zahlten und zahlten, Zinsen und Zinseszinsen, 20, 30, 40% monatlich. Heiliger Himmel, können Sie sich eine Rendite von 500% jährlich vorstellen? Könnten Sie sich zügeln, wenn Sie aus einem Dollar am Ende des Jahres 5 gewinnen? Der Ansturm auf die Wechselbuden war so groß, dass die Leute die ganze Nacht anstanden, um das Geld abzugeben. Die dritte Welle, geschweige denn nachfolgende, hat keinen Heller mehr davon gesehen. Das Pyramidenspiel braucht zweifellos ausgewachsene Obskuranten als Kunden und Opfer. Doch wenn der kleine Mann vom großen Geschäft träumt, ist es mit der Rationalität seiner Entscheidung nicht mehr weit her. Allen ist inzwischen klar, dass es so nicht weitergehen kann. Alle haben längst begriffen, dass es am Ende ein böses Erwachen geben wird. Alle wissen, dass man solche ausgezahlten Renditen nicht erwirtschaften kann. Dass das Geschäft also irgendwie anders läuft, nicht ganz legal. Nicht ganz nach marktwirtschaftlichen, sondern nach anderen Prinzipien. Aber keiner will glauben, dass es ihn trifft. Aber auch das Pyramidenspiel ist nicht so antimarktwirtschaftlich, wie es Timchenko erscheint. Was unterscheidet es substanziell von der Obligatenspekulation, außer dass es in schlecht beleumundeten Pseudofirmen, denn an hoch angesehenen Börsen stattfindet? Und gibt es nicht auch hierzulande genug legale Pyramidenspiele, etwa bei der Verteilung und dem Verkauf bestimmter Produkte, wo hauptsächlich US-amerikanische Firmen nach einem Schneeballsystem Leute abseits aller sozialrechtlichen Standards als kleine Distributionsagenten ködern, deren Erfolg davon abhängig ist, wie viel noch dümmere sie hinter sich scharen können? Die Perversion des kapitalistischen Geschäftes mag zwar an der Pyramide überdeutlich sein, aber seien wir sicher, auch diese Perversion ist eine Version. Die Pyramide jedenfalls passt ganz ausgezeichnet zur allgemeinen Simulation des Geldes. Dass jene ausgerechnet in Albanien und Russland ihre wildesten Orgien feierte, ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Albaner und Russen blöder seien als andere, sondern dass das kapitalistische System dort als nicht funktionierende Form ihre verrücktesten Verrücktheiten ausspielen muss. Im konkreten Fall erlaubt sie es den Geldsimulanten, ihre Opfer wahrlich von der Straße weg einzufangen. Diese Bauernfängerei ist ein Raubzug par excellence. Es ist geradezu der Aberglaube an die großen Kräfte des Marktes, der diese Menschen direkt in den Obskurantismus führt. Wer auf solches reinfällt, der ist freilich von nichts mehr gefeit. Der praktizierte Obskurantismus blüht an allen Ecken und Enden. Er ist nicht einmal nach seiner Niederlage vor Ähnlichem gefeit. Sogar einige Moskauer Rettungsgesellschaften zur Rückgewinnung des verlorenen Geldes waren oft von derselben Mafia organisiert. Ja, die Geschädigten demonstrierten sogleich gegen Jelzin, forderten von ihm ihr Geld. Ähnliche Obskurantenbewegungen kennen wir übrigens auch in Österreich. Etwa dann, wenn dubiose Banken zusammenbrechen und Großanleger um ihr Geld fürchten. Dann pilgern die marktgeilen Staatsfeinde zum Staat und fordern lauthals die Abdeckung des verlorenen Salärs. Mit dem Verfall des Werts verfallen auch Geschäft und Vertrag. Das ist genau das, was man heute als Mangel an Handschlagqualität und nicht nur in der Wirtschaft beschreibt. Die Moral jedoch, sie muss einfach zerbröseln, da sie in vielen Fällen einfach nicht leistbar ist. Ein obligater Betrieb, der eben Brötchen backt, Kleider näht, Ziegel herstellt und diese anschließend verkauft, ist nicht ob seiner Vorhandenheit und Brauchbarkeit marktfähig, er muss da schon bestimmte Extras erfüllen. Nur entsprechendes Marketing führt zur Marktfähigkeit. Die ohnehin falsche Idylle friedlicher kleiner Kapitalien, die ist endgültig dahin und es gibt zu ihr auch keinen Weg zurück. Man muss sich also etwas Besonderes einfallen lassen, um reüssieren zu können. Marke, Nische, Werbung werden immer unverzichtbarer. Aber manchmal reichen nicht einmal sie mehr aus, sich geschäftsfähig zu erhalten. Was dann meint, dass sie oftmals durch kriminelle Energie, und die beginnt bei der offiziell tolerierten Steuerhinterziehung, ergänzt oder gar ersetzt werden müssen. Was aber als besondere Gier an der Oberfläche erscheint, ist Ausdruck basaler Drangsalierung der Geschäftssubjekte. Die Geschäftstüchtigkeit muss stets stärker zur Abzockermentalität tendieren. Für den ehrlichen Makler ist in einer Welt andauernder Fiktionalisierung wenig Platz. Obligate Geschäfte rechnen sich immer weniger. Selbst die großen Gewinne von Produktionsbetrieben werden zunehmend am Geldmarkt und nicht am Warenmarkt erfochten. Was droht, ist nicht, dass wir hinter den Rechtsstaat zurückfallen, sondern dass wir über ihn hinausfallen. Eben weil einerseits eine synthetische Überwindung nicht im Bereich der Möglichkeit ist und andererseits seine Aufrechterhaltung auf immer größere Schwierigkeiten stößt. Beruht Schmiergeld noch auf Freiwilligkeit, so ist Schutzgeld stets an einen faktischen Zwang gebunden. Dominiert beim Schmiergeld noch der Käufer der Leistung, Ware oder Option, so ist das beim Schutzgeld nicht mehr der Fall. Hier steckt der Verkäufer, der auch ein gemeiner Erpresser sein kann, die Bedingungen ab. Ist das Schmiergeld primär als konventionelle Konditionsverbesserung gedacht, die keineswegs erzwungen wird, so ist das Schutzgeld eine Funktionsbedingung der Transaktion. Schmiergeld meint also Zusatz, Schutzgeld hingegen Ersatz. Schutzgeld bedeutet aber auch die Privatisierung von Steuer- und Sozialleistung. Anstatt des Steuermonopols haben wir nun Steuerpole. Anstatt des Gewaltmonopols Gewaltpole. Anders als zum Staat, dem man ganz einfach via Staatsbürgerschaft zugehörig ist, kann man in diesem Pluralismus der Pole durchaus freiere Entscheidungen der Hörigkeit treffen. Angebot und Nachfrage werden jedoch nicht nur vom Geld, sondern auch durch die brachiale Gewalt gemaßregelt. In Russland ist unter Geschäftsleuten die grammatisch etwas zweifelhafte Frage üblich: Unter wem stehst du? Oder wer ist dein Dach? Wo das Staatsdach undicht ist, muss unter anderen Dächern Unterschlupf gefunden werden. Die Bande als Gewaltpol kann intern nach Regeln funktionieren, die durchaus wieder an seinen großen Bruder, das Gewaltmonopol, erinnern. Der Dieb muss ehrlich gegenüber anderen Dieben sein und darf alles tun, um die Autorität der Diebesgemeinschaft zu festigen. In den Freiheitsentzugsanstalten sollen die zur Gruppe gehörenden Diebe auf Ordnung im Sinne der Diebe achten. Die Bande oder der Clan ist nicht nur der Kern des Staates, sondern auch sein verschlanktes und abgemagertes Ende. Wie andere Staatstätigkeiten können auch spezifische Momente der Gewalt ausgelagert werden. Die Gewalt des Staates verschwindet deswegen aber keineswegs. Sie konzentriert sich bloß auf bestimmte repressive Ressorts, deren Regelung aktuell kaum im Interesse der Privatisierung sein können, wie Grenzschutz, Fremdenpolizei, Extremistenverfolgung etc. Der Reststaat wird selbst ein segmentierter Gewaltpol unter vielen, der eben spezifische Aufgaben wahrzunehmen hat. Vergessen wir aber auch umgekehrt Folgendes nicht. Die Bereitschaft, beim herkömmlichen Gewaltmonopol mitzuspielen, die ist nicht nur repressiv erzwungen und ideologisch durchsetzt, sie ist auch banal erkauft. Sozialleistungen sind staatliche Schutzgelder nicht nur zum Schutz der Bürger, sondern auch zum Schutz vor den Bürgern. Der Faktor der Wirtschaftskriminalität, die von der üblichen Steuerhinterziehung bis zum großflächigen Wirtschaftskomplott reicht, wird dann zunehmen, wenn der Geschäftsverlauf immer weniger die notwendige Kapitalbindung einzelner Kapitale durch eine vom Wertgesetz bestimmte Akkumulation garantieren kann. Nimmt deren Verwertungskompetenz tendenziell ab, dann können sie auf dem Markt nur überleben, wenn sie aus Geldern gespeist werden, die nicht aus der unmittelbaren Akkumulation entspringen. Die zivilisierte Form ist der Zuruf des Marktes an den Staat gewesen, stets mit der Forderung verbunden, den Kräften des Marktes doch mit Staatsknete zum Durchbruch zu verhelfen. Argumente dafür, wie Standort und Arbeitsplätze, finden sich inzwischen freilich mehr als die notwendigen Gelder. Die barbarisierte Form ist die Rettung des Geschäfts ohne Geschäftsgrundlage, durch Ausweitung der obligaten Geschäftspraxen, was meint, illegale Deals, Zugriffe auf fremdes Eigentum, ja bis hin zu elementaren Verbrechen. Als Faustregel der sekundären Barbarisierung mag gelten, und dasselbe gilt auch für Recht, Politik, Demokratie, Freiheit etc., verliert der Wert an Gewalt, gewinnt die Gewalt an Wert. Keine guten Aussichten also. Aber das ist ja auch Sachzwang FM. Heute bei Querfunk Spezial. Wir hörten drei Texte. Zuerst einen von Franz Schandl am Trottoir der Gemüter über Populismus als Zuspitzung der Demokratie in Zeiten ihres Verfalls. Der zweite Beitrag kam von Gerhard Scheidt mit dem Titel Demokratischer Rassismus. Betrachtungen über schlanken Staat und schlagkräftige Gangs. Und schließlich nochmal von dem österreichischen Korrespondenten Franz Schandl, Gesellschaftliches Marodieren. Das waren ein paar ungeordnete Mosaiksteine eines Zerfalls. Tja, haltet die Ohren offen, das nächste Sachzwang FM kommt bestimmt. Tschüss, sagt Dr. Indoktrinator, ist schon ganz heiser. Tschüss. Thank you. Rock. Rock it. Thank you.